Nanu, haben Sie hier Italiener beschäftigt? Nein, das sind Türken. Eine Fernsehreportage aus dem Jahr 1963. Da seinerzeit, als wir das Kontingent abdecken mussten, nicht genügend Facharbeiter, in Form Italiener, Spanier, greifbar waren, auch nicht die erforderlichen Qualitäten innerhalb dieser Angebote vorhanden waren, haben wir auf türkische Gastarbeiter zurückgegriffen. Das haben wir gerne getan. Alleine schon im Hinblick auf die rein menschlichen Beziehungen. Der Betriebsleiter einer Kranbaufirma in Langenfeld berichtet über seine ersten Erfahrungen mit den neuen Kollegen. Wir haben dann diese Leute in den Betrieb gegeben, guten deutschen Facharbeitern zugeteilt, damit sie mal Gefühl für deutsche Maschinen bekommen. Ich möchte die Erfahrung der Betriebsleitung in einem Satz zusammenfassen. Ja. Wenn wir wieder vor die Wahl gestellt werden, dann nur türkische Facharbeiter. Einer der so begehrten türkischen Facharbeiter war Metin Türköz. Er kam 1962 aus Istanbul nach Köln. Wir haben das Türkei sehr gut annonciert, in Zeitungen und so weiter. Ja, es Gastarbeiter nach Deutschland gehen. Das Deutschland, wir dachten, ist Deutschland eine wunderbar, alles perfekt. Und wir finden vielleicht alles, was wir wünschen, aber in Deutschland gekommen ist, wir haben ja sehr, sehr enttäuscht geworden. Ja, mein Beruf Maschinentechniker, aber hier gekommen ist, in Fabrik als einfach Schleifer oder ist einfach Bandarbeit. Die ersten Arbeitskräfte aus der Türkei waren gut ausgebildet, doch sie wurden überwiegend für die härtesten und schmutzigsten Arbeiten eingesetzt. Auch die Unterbringung entsprach selten ihren Vorstellungen. Nekla Türköz, die ihrem Mann 2 Monate später gefolgt war. Ich war erst einmal hier, war richtiges Winter. Die Zimmer, wir haben ein Zimmer gemietet, keine Wasser, alles Eis. Und dann ich habe die ein bisschen warm gemacht, Wasser läuft. Und dann ein bisschen Einkaufen, nichts schönes Bett, keine Möbel. Ich habe gedacht, Deutschland, Europa, Köln ist schönes Stadt, aber ich finde nichts. Und dann keine Bad, und dann wir haben eine Toilette, aber draußen, Treppenhaus. Und dann 2, 3 Familien benutzen. Es begann mit dem Wirtschaftswunder. Schon bald nach ihrer Gründung im Jahr 1949 verzeichnete die Bundesrepublik Deutschland einen erstaunlichen Aufschwung. Er verlangte nach immer mehr Arbeitskräften. Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard warb dafür, Kräfte aus dem Ausland zu holen. Sie sollten als Konjunkturpuffer dienen und den deutschen Arbeitern zum beruflichen Aufstieg verhelfen, wie Erhard 1954 in einem Radiointerview erklärte. Italienische Arbeitskräfte kommen gemeiniglich ja nur für Saisonarbeit im Sommer in Frage, bei der bei uns sowieso ein höchstes Maß von Beschäftigung herrscht. Und zum anderen besteht dann die Chance, ungelernte Arbeitskräfte in Deutschland umzuschulen zu Fachkräften und damit dem eigentlichen Bedarf an Facharbeitern in höherem Maße entsprechen zu können. Ich glaube, also es liegt im Interesse der deutschen Wirtschaft, aber auch des deutschen Arbeiters, wenn wir hier nicht zuwarten, bis eine Notlage entsteht, sondern wenn wir uns rechtzeitig darum bekümmern, welche Bedingungen dann für eine Lösung gegeben sind. 1955 kam das Anwerbeabkommen mit Italien zustande. Es folgten 1960 Verträge mit Spanien und Griechenland. Die Wirtschaft boomte weiter und immer mehr Arbeitskräfte wurden gebraucht. Mit dem Bau der Berliner Mauer im Sommer 1961 fielen plötzlich die Arbeiter aus dem Staatsgebiet der DDR aus. So verlor Siemens Berlin zum Beispiel von einem Tag auf den anderen 4.300 Kräfte und schickte sofort Vertreter der Personalabteilung in die Türkei. Die Mauer, das war kein antikapitalistischer Schutzwall, das war, glaube ich, unsere Einflugschneise, unsere Landebahn sozusagen. Und jedes Graffiti hieß so, hey Gastarbeiter, schön, dass ihr da seid. Fatih Cevikoğlu, Kabarettist und Autor des Buches Der Moslem-TÜV, ist in Köln geboren. Seine Eltern gehören zu den 650.000 Menschen, die zwischen 1961 und 1973 als Arbeitskräfte in die Bundesrepublik vermittelt wurden. Heute, 50 Jahre später, wissen wir natürlich, dass wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht haben. Weil was nützt uns der beste Gastarbeiter, wenn das Land keine Gaststätte ist oder hat? Am 30. Oktober 1961, 2,5 Monate nach dem Mauerbau, unterzeichneten die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Türkei den Vertrag über die Anwerbung von Arbeitskräften. Die Arbeitslosigkeit in der Türkei war hoch. Und so fanden sich viele Ausreisewillige bei der Anwerbestelle in Istanbul ein. Dr. Karin Hun, Historikerin und Autorin des Buches »Nächstes Jahr kehren wir zurück«, die Geschichte der türkischen Gastarbeiter in der Bundesrepublik. Also die wurden wirklich auf Herz und Lunge geprüft, mussten sich nackt ausziehen, in einer Reihe aufstellen. Also im Grunde war das eine Massenabfertigung, weil man das anders auch gar nicht mehr bewältigen konnte. Das sind ja am Tag dann mehrere hundert Leute durch diese Anwerbestelle geschleust worden. Und am Ende des Tages musste eben klar sein, wer kann gehen und wer kann nicht gehen. Und dann sind sie ja auch direkt in die Züge gesetzt worden und nach München transportiert worden, wo dann eben von dort aus wurden sie dann eben aufs ganze Bundesgebiet verteilt, je nachdem, wohin ihr Arbeitsvertrag sie eben dann bringen sollte. Jeder Vierte wurde ausgewählt und bekam von der türkischen Regierung eine Broschüre mit dem Titel »Wie geht man als Arbeiter nach Deutschland?« Darin war zu lesen: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein nationalistischer Staat. Die dort lebenden Deutschen sind, genau wie wir Türken, Nationalisten und Feinde des Kommunismus. Ferner wurde den Auslandsarbeitern ans Herz gelegt: Arbeitet fleißig, wach und umsichtig. Und lernt schnell dazu, was ihr noch nicht wisst. Haltet euch strikt an die Betriebsordnung. Kommt pünktlich und geht pünktlich. Lasst euch nie krank schreiben, außer wenn es gar nicht anders geht. Von dem Abkommen wollten beide Länder profitieren. Die BRD brauchte Arbeitskräfte. Die Türkei hoffte auf eine Verbesserung ihrer Handelsbilanz durch Geldüberweisungen der Auslandsarbeiter. Insgesamt würde ich sagen, war das Verhältnis zu den türkischen Migranten wie zu anderen Gastarbeitern auch vor allem ein instrumentelles. Man hat sie einfach gebraucht als Arbeitskräfte. Also wollte man dafür sorgen, dass sie sich in dem Kontext Betrieb wohlfühlen, um den Betrieb erhalten zu bleiben. Zunächst wurde vertraglich festgelegt, dass die türkischen Gastarbeiter nur 2 Jahre bleiben sollten. Doch diese Regelung war nicht praktikabel, denn immer wieder mussten neue Kräfte eingearbeitet werden. Deshalb wurde diese Regelung 1964 abgeschafft. Aber auch der Großteil der Türken selbst, die nach Deutschland kamen, wollte nur vorübergehend bleiben. Ihr Ziel war es, genug Geld zu verdienen, um sich damit in der Heimat eine neue Existenz aufbauen zu können. Dieser Gedanke, wir kehren nach ein paar Jahren zurück, da gab es wirklich bei allen Beteiligten einen breiten Konsens. Also sowohl von der deutschen Arbeitsverwaltung, von Seiten der Arbeitgeber, die ja gedacht haben, im Grunde sind das Beschäftigte, die wir, solange wir sie brauchen, beschäftigen. Und wenn wir sie nicht mehr brauchen, können wir sie problemlos zurückschicken, beziehungsweise sie würden dann auch aus eigenem Antrieb einfach wieder zurückkehren. Und auch auf Seiten der Türken, das war überhaupt nicht beabsichtigt, dass man längerfristig in Deutschland bleibt. Mein Vater hat mein Lebtag davon gesprochen, dass wir zurückkehren. Ne, da war immer, wir kehren zurück. Das war im Prinzip das Mantra meines Daseins, wir kehren zurück, wir kehren zurück. Das hatte schon richtig groteske Formen angenommen, dass ich dann manchmal sagte, Papa, kann ich rausgehen spielen? Er so, Junge, das lohnt nicht, wir kehren zurück. Und so, und die Lehrerin in der Schule sagte, Vati, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Da habe ich gesagt, nein, wir kehren zurück, es lohnt sich nicht. Und meine Mutter hat dann in unserer Wohnung alles Mögliche, was eingekauft wurde, was aber für drüben bestimmt war. Die aus dem Osten, die kennen das vielleicht noch, drüben. Also alles, was für drüben bestimmt war, wurde weggepackt in Kartons. Und da wurde ratzfatz eine Kartonmauer aufgebaut zu Hause. 50 Quadratmeter Deutschland und eine Mauer waren das. Diejenigen, die tatsächlich in die Türkei zurückkehrten, mussten feststellen, dass sich die Lage dort verschlechtert hatte. Bürgerkriegsähnliche Zustände und die schwierige wirtschaftliche Situation zerstörten den Traum von einem guten Leben in der Heimat. Metin und Nekla Türköz haben es 1968 versucht. Mit ihren 2 Kindern zogen sie nach Istanbul zurück. Langsam die Türkei Terror anfangen, Terroristen. Und dann jeden Tag eine passiert, ich habe Angst. Und dann die Uni ganz nah uns. Ich habe gedacht, wenn meine Sohn die Schule fertig machen und dann er muss zur Uni gehen, aber die Universität ist schlimm. Die alles jeden Tag, die Terroristen, sowas. Ach, furchtbar. Warum die Türken nicht zurückgekehrt sind, in dem Maße, wie das eben bei Spanien und Griechenland der Fall war, war die mangelnde Rückkehrperspektive im eigenen Land, was auch politisch bedingt war, weil es eben streckenweise bürgerkriegsähnliche Zustände gegeben hat in den 60ern, in den 70ern, dann eben 1980 der Militärputsch, der natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung des Landes sehr stark gehemmt hat. Es gab eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit. Also war diese wirtschaftliche Perspektive sehr, sehr schlecht. Wie viele andere ging auch die Familie Türkös wieder nach Deutschland, wo sie sich auf einen längeren Aufenthalt einstellte. Doch in der Bundesrepublik waren die Türken inzwischen nicht mehr so willkommen wie anfangs. Die Wirtschaft boomte nicht mehr und auf dem Arbeitsmarkt wurde es enger. Erst fängt die Ende der 60. langsam die Ausländer raus. Ich wüsste nicht, was ist das, ne? Ich war der erste Türken. Die Fabrik war alles nett. Die Deutsche war sehr nett. Und dann, ich habe ja zwei, drei die deutsche Frau. Hass mich. Man hatte damals ja schon in sehr starkem Maße den Familiennachzug und die Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Die ganze Problematik der Kinder. Was machen wir mit diesen ausländischen Kindern? Sollen wir die so integrieren in das deutsche Bildungssystem, dass sie eben vor allem Deutsch lernen? Oder sollen wir sie so erziehen, dass sie doch wieder rückkehrfähig sind? Also da gab es ganz viele offene Fragen und man hat die ja im Grunde nicht wirklich beantwortet und hat das stagnieren lassen. Also hier die Erkenntnis, wir diese Kosten-Nutzen-Rechnung, vielleicht wenn man es von der Seite betrachtet, was bringen uns diese Arbeitskräfte wirtschaftlich und wo sind aber auch gleichzeitig die Faktoren, die diesen Nutzen wieder reduzieren? Also die Kosten, die eben im sozialen Bereich anfallen. Diese Bilanz fiel dann eben 1972, 73 zunehmend negativ aus. Und die Ölpreiskrise, die oftmals dann als Faktor genannt wird, war im Grunde dann nur der Anlass, den man verwendet hat, um das gegenüber den Anwerbestaaten zu legitimieren. Die Ölkrise 1973 bot den Anlass zum Anwerbestopp von Arbeitern aus Nicht-EG-Ländern. Doch er hatte eine Bumerangwirkung. Er bestärkte viele Türken darin, vorerst in der BRD zu bleiben. Denn im Falle einer Ausreise hätten sie keine Chance mehr gehabt, nach Deutschland zurückzukommen. Familienangehörige wurden nachgeholt, sodass die türkische Wohnbevölkerung nach 1973 um mehr als eine halbe Million anstieg. 1980 lebten rund 1,5 Millionen Türken in der Bundesrepublik. Doch für ihre Integration wurde wenig getan. Es sollten keine Anreize für einen dauerhaften Verbleib geschaffen werden. Das klingt ja heute so seltsam, aber es war ja wirklich ein Wunsch, ein Plan zurückzukehren. Wobei ich zu denen immer sagte, Freunde, wohin wollt ihr eigentlich zurückkehren? Ihr seid doch noch gar nicht angekommen. Man muss ja auch sehen, dass von türkischer Seite nicht viel bzw. gar nichts Positives zu einer Integration der Türken in Deutschland beigetragen wurde. Weil dort immer gesagt wurde, ihr sollt euch bitte der Türkei nicht entfremden. Der Bezug ist die Türkei. Ihr seid Türken. Ihr kommt wieder zurück. Also man hat das ja auch nicht von türkischer Seite als Einwanderungsprozess akzeptiert, weil man auch eben großes Interesse an diesem weiteren Fluss der Devisen von Deutschland in die Türkei hatte. Auch auf bundesrepublikanischer Seite wurde die Integration der Türken wenig gefördert. Die Wohlfahrtsverbände versäumten es, sich zum Beispiel um die religiösen Bedürfnisse der Muslime zu kümmern. So konnten rechtskonservative und fundamentalistische Strömungen wie Melike Rüsch, die Grauen Wölfe oder islamische Kulturzentren Fuß fassen und einen Einfluss ausüben, der die Integrationsbereitschaft der Türken nicht gerade förderte. Der Militärputsch in der Türkei 1980 bewirkte, dass noch mehr Menschen einreisten. Politisch verfolgte Kurden und Türken beantragten Asyl. Unterdessen beschlossen Herr und Frau Türkös, in Deutschland zu bleiben. Sie kauften sich ein Haus in der Nähe von Köln. Ich habe meine Kinder fragen, meine Sohn Diplom-Ingenieur, meine Tochter Diplom-Pädagog. Ich habe gesagt, ne, bleiben Sie Deutschland oder wir alle zurück zusammen. Und dann meine Kinder sagt, meine Tochter hier geboren, Köln geboren, sagt, Mama, tut mir leid, ich bleibe Deutschland. Und dann meine Sohn sagt, ja, ich habe eine gute Position, ich bleibe Deutschland. Dann ich habe gesagt, okay, wenn beide Kinder und dann Enkelkinder hier bleiben, dann ich bleibe auch. In der Bundesrepublik verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage zunehmend. 1983 stieg die Arbeitslosenzahl erstmalig auf über 2 Millionen. Die fremdenfeindliche Stimmung im Land wuchs. Im selben Jahr verabschiedete die Bundesregierung das Gesetz zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von Ausländern. Damit wurde Menschen, die durch Konkurs ihre Arbeit verloren hatten oder von Kurzarbeit betroffen waren, angeboten, gegen einen Betrag von 10.500 plus 1.500 D-Mark pro Kind und die einbezahlten Sozialversicherungsbeiträge in ihre Heimat zurückzukehren. 140.000 Menschen nahmen das Angebot an, davon 120.000 Türken. In den Betrieben hat das die Stimmung sehr stark verschlechtert, weil der Druck auch auf die türkischen Migranten sehr groß geworden ist, jetzt wirklich auch zu gehen. Und die Zielgruppe des Gesetzes waren Ausländer aus Nicht-EWG-Ländern. Und die größte Zielgruppe waren eben Türken, weil die anderen ja eben durch die Freizügigkeit innerhalb der EG, damals dann schon EG, gar nicht betroffen waren von dem Gesetz. Die Reaktionen auf türkische Seite waren ambivalent. Zum einen natürlich hat man sich stärker diskriminiert gefühlt als je zuvor, was auch gewisse Rückzugstendenzen befördert hat. Das andere ist aber, dass dieses Gesetz für diejenigen Türken, die gesagt haben, nein, wir bleiben hier, dazu geführt hat, dass sie sich stärker um eine Interessenvertretung in Deutschland bemüht haben. Das heißt, der Lebensmittelpunkt, nicht nur der geografische, sondern auch so der gefühlte, hat sich dann eben von der Türkei doch zur Bundesrepublik verschoben, dass man jetzt gesagt hat, wir haben hier unsere Familien und wir wollen jetzt unsere Bedingungen hier in Deutschland verbessern. Wir können weder das Arbeitsamt noch das Sozialamt für die ganze Welt sein, verkündete der CSU-Abgeordnete Horst Seehofer in der Bundestagsdebatte vom 10. November 1983. Und meine Damen und Herren, dies liegt auch im Interesse der Ausländer selbst. Denn die Ausländer selbst, die spüren doch zuallererst die Störung des inneren Friedens. Die spüren eine gelähmte Integrationsbereitschaft der deutschen Mitbürger bis hin zur Fremdenfeindlichkeit. Diese gelähmte Integrationsbereitschaft der Deutschen verschärfte sich nach der Wiedervereinigung mit all ihren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Als die Mauer wegfiel, hat man in Berlin zum Beispiel gesehen, dass man die Ausländer, die man so eigentlich an den Rand gedrückt hatte, auch wenn man stand, die im Zentrum. Das irritiert ja bis heute noch. Ich glaube, im Osten gibt es ja keine Ausländer, aber ganz viel Feindlichkeit gegen die. Auch im Westen wuchs die Ausländerfeindlichkeit, geschürt von der Asylkampagne zu Beginn der 90er Jahre. Mit den Brandanschlägen von Hoyerswerda, Rostock, Mölln und Solingen fand sie ihren schrecklichen Höhepunkt. Doch inzwischen war die zweite Generation der sogenannten Gastarbeiter herangewachsen und integrierte sich mit einer größeren Selbstverständlichkeit. Heute leben etwa 3 Millionen Türkischstämmige in Deutschland. Von den circa 1 Million Erwerbstätigen sind 80.000 Menschen selbstständig. Sie erwirtschaften einen geschätzten Jahresumsatz von 35 Milliarden Euro und haben etwa 400.000 Arbeitsplätze geschaffen. Doch seit 2005 wandern mehr Menschen von Deutschland in die Türkei ab als umgekehrt. Fatih Çevikoğlu hat als Kabarettist noch genug zu tun, um sich über die Deutschen, die Türken und ihr seltsames Verhältnis lustig zu machen. Seine Eltern sind inzwischen in die Türkei zurückgegangen. Mein Vater war auch derjenige, der gesagt hat, Fatih, weißt du was, wir haben eigentlich einen Fehler gemacht. Wenn wir seinerzeit, als wir hingekommen sind, alles in Deutschland investiert hätten, unsere Zeit, unser Geld, unsere Aufmerksamkeit, hätten wir jetzt, glaube ich, einen viel besseren und schöneren Stand hier in diesem Land, ein schöneres Leben, was weiß ich, eine eigene Wohnung, ein eigenes Haus, ein eigenes Geschäft, etc., etc. Da das nie stattgefunden hat, war das immer hier so ein Leben im Standby-Modus. Vater muss nochmal 30 Jahre ranklotzen, dann fahren wir auch gleich zurück. Zieh ich schon mal die Schuhe an. Herr und Frau Türkö sind in Deutschland geblieben und blicken zufrieden auf ihr Leben zurück. Ihre Kinder haben studiert, Familien gegründet und sind beruflich erfolgreich. Ich habe jetzt einen deutschen Pass und ich bleibe wegen dem nur meine Kinder und meine Enkelchen. Aber wenn ein bisschen meine Enkelchen wird groß, vielleicht ich zurück. Ich auch zurück. Ja, Heimat ist Heimat.